Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist geglückt. Ich habe es geschafft, mich komplett ungespoilert bisher durch die Woche zu bewegen. Das heißt, Saturday Night's Main Event, ich habe nichts mitbekommen, wie angekündigt. Und auch Monday Night Raw habe ich elegant ignoriert. Es fiel mir tatsächlich leichter, als ich dachte. Und nur eine Info ist mir unter der Woche aufgefallen, die ich heute gerne besprechen möchte. Als ich es gelesen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Das kann nicht unkommentiert so stehen bleiben. Kleiner Cliffhanger. Wir werden im Laufe der heutigen Show da nochmal drauf zurückkommen. Aber im Fokus steht zunächst einmal die Review zu Saturday Night's Main Event. Wir lassen uns doch von WWE nicht auf der Nase rumtanzen. Und nur weil die jetzt mal wieder so ein Saturday Night's Main Event Special droppen, hüpfen wir quasi über die Stange, die sie uns da hinhalten. Nix da. Sodass wir dann irgendwie Montag eine Review machen würden. Nee. Also das machen wir ab und zu bei großen Events oder bei solchen, wo Chris und ich oder die Userschaft das meinen, dass es angemessen ist, hier eine zeitnahe Review zu bringen. Aber ganz sicherlich nicht mehr bei Saturday Night's Main Event. Vielleicht tue ich der Show auch Unrecht, denn wie gesagt, ich habe sie ja ganz bewusst nicht gesehen. Wir haben ja Suffering Chris gespielt. Chris musste sie sich angucken. Ich habe sie ganz bewusst nicht angeschaut, damit wir heute ja ein Ratespiel machen können, bevor wir, also Chris wird die Matches natürlich dann besprechen, also seine Analyse zu den jeweiligen Matches bringen, aber im Vorfeld werde ich so eine Art Prognose machen und wir gucken, inwiefern die Prognose, die ich mache, sich mit dem deckt, was wirklich passiert ist. Das hat so eine Art von geteiltes Leid ist, ja, für mich gar kein Leid, für Chris doppeltes Leid. Aber irgendwann machen wir das Ganze auch mal andersrum. Ja, beim nächsten Mal schon, da habe ich ja Glück, Sinas Abschiedsveranstaltung, da wird ein bisschen mehr Spektakuläres im Vorfeld zu erwarten sein. Wie gesagt, ob ich im Nachgang der Show vielleicht Unrecht getan habe, besprechen wir jetzt gleich. Und deswegen heiße ich herzlich willkommen. Er ist auch da, also sie hat ihm zumindest nicht den Rest gegeben, die Show. Herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, die erste Folge von Suffering Chris, ich habe es hinter mich gebracht. Ich werde auch gar nichts sagen, damit das Ganze spannend bleibt. Ich freue mich aber auf die Ausgabe, war eine coole Idee. Es hat tatsächlich geholfen für mich. Ich hatte tatsächlich dann mehr Motivation gehabt, mir das anzuschauen, natürlich nicht live, im Nachgang relativ bald. Und deswegen Chapeau ans Nicht-Spoilern ist ja in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig. Und ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit und schauen mal, ob du das komplizierte Booking-Konstrukt von Triple H vorhersehen kannst. Also ich bin gespannt. Man kann bei ein, zwei Sachen, glaube ich, tatsächlich so oder so agieren. Der Hunter ist ja durch eher ja konsequentes, oft vorhersehbares, manchmal aber auch nicht vorhersehbares Booking, sag ich mal, aufgefallen, sodass ich durchaus gerade bei Main Event gespannt bin, ob ich da eine Idee habe. Ansonsten gilt, bevor wir anfangen, die Userschaft ist bei uns ja König. Wir wurden von DDP81 gelobt, dass wir eigentlich immer versuchen, auf die Eindrücke der Userschaft, sofern sie kommuniziert werden, einzugehen. Und das machen wir jetzt auch gleich, denn es wurde gefordert, ich sollte mal wieder ein Bier trinken. Chris, hast du eigentlich auch eins? Ich habe keines, leider. Du hast es doch groß angekündigt. Ja, da muss ich jetzt für Chris mittrinken, oder was? Ich hab's vergessen, leider. Das gibt's ja gar nicht. Also bei mir ist der User noch König, ja. Ich habe es nicht vergessen. Und deswegen herzliche Grüße gehen raus. Ich mache jetzt auf ein Vagabund, helles. Und um mich schon mal auf das, was kommt, vorzubereiten und die Userschaft sozusagen glücklich zu machen, oder einen User, probiere ich es auch gleich. Doch, also bei hellen Bieren werde ich ja schwach. Ich mag diese hellen Biere sehr gerne. Auch Vagabund, für helles Bier fast ein bisschen herb, würzig, aber immer noch mild genug. In dem Sinne haben wir auch die alten Zeiten jetzt bedient. Ich lehne mich zurück und bin gespannt, was der Chris mir kredenzt und übergebe das Wort zu Suffering Chris Part 1. Ja gut, du bist jetzt relativ bald wieder dran sein. Und zwar, aber wie würdest du, fangen wir eigentlich damit an, dass du auch die Reihenfolge der Matches vorhersagst? Oh, das können wir eigentlich einbauen. Aber jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich müsste die Matchcard aufrufen und dann würde ich ja auch gleich sehen, ja, wie es ausgegangen ist. warte mal, ich versuch's nochmal. Also, wir haben ja in der Preview gesagt, es werden 4 Matches sein. Ist es bei 4 geblieben? Es waren 4, ja. Okay, dann will ich mal kurz überlegen. Also, der Main Event oder der potenzielle Main Event wird dann ja Punk gegen Jay sein, das ist klar. Was hatten wir denn noch? Ich habe schon wieder alles vergessen, weil ich wirklich alles weggedrückt. Ach ja, oh Gott, Cody gegen Drew, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir noch gehabt? Hilf mir mal, Chris. Women's Championship Match, Cargill gegen Stratton und Intercontinental Triple Threat Match. Okay, ich sag Cargill gegen Stratton war Opener. Falsch. Dann würde ich sagen Cody gegen Drew. Korrekt, ja, also. Das war 50-50. Genau, es war ein Singles-Match um die Undisputed WWE Championship und ich glaube, das kann ich doch noch verraten, denn das war eigentlich noch im Vorfeld von der Show bei SmackDown, hat man sich darauf geeinigt, wenn Cody Rhodes disqualifiziert oder ausgezählt wird, wird er den Titel auch verlieren. Boah, wie langweilig. Das war das Einzige, wo ich ein bisschen Stimmung noch hätte reinbringen können, dass Cody auf diese Weise irgendwie so ein Swerve oder irgendein Run-In oder sowas. Jetzt kann es ja eigentlich nur halbwegs interessant werden durch eine Attacke nach dem Sieg von Cody. Also, ich sage voraus, was das Match angeht, Sieg von Cody. Matchzeit, 24 Minuten. Und Aftermath, gar nichts. Ja gut, das ist schon mal, das war schon mal sehr, sehr stark. Also Cody Rhodes hat seinen Titel tatsächlich verteidigen können nach knapp 19 Minuten. Ah, na gut, da war ich ein bisschen optimistisch, aber da meinten die es genau. Dann doch gut mit uns, ja. Ja, also grundsätzlich lief es so ab, dass die beiden, was ich gemerkt habe zum Beispiel bei Rollins gegen Rhodes ist, dass sie schon versucht haben, dadurch, dass sie so oft aufeinander getroffen sind, spektakuläre neue Sachen einzubauen. Dieser Flying Headbutt bleibt mir da in Erinnerung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Cody auch mehrmals gesagt hat, ja, das muss jetzt nicht nochmal stattfinden. Hier gab es sowas nicht. Es war ein ganz normales Match. Man hat versucht, irgendwie auch das Tempo anzuziehen, so nicht. Und natürlich hat man sehr, sehr, sehr stark ist man auf diese Zusatzstipulation gegangen. Cody beziehungsweise Drew hat es probiert, quasi ihn zu provozieren, dass er sich doch disqualifizieren lässt. Es gab auch mal einen starken Bump Richtung Kommentatorenpult, wo Cody draufgeknallt wurde und dann ist er rechtzeitig bei 9 rein. Und hat mich stark an Christian gegen Randy Orton erinnert. Die Fehde war natürlich um einiges stärker und die Matches für mich fast dreifach so gut. Damals hat es Christian sogar geschafft, dadurch den Titel zu gewinnen. Hier hat man tatsächlich, das ist mir durch Ex-Twitter aufgefallen, man hat einfach das Finish kopiert vom Saturday Night's Main Event Match gegen Kevin Owens, denn Drew hat den WWE-Titel reingeholt. Übrigens, Rev Bump gab es ihn auch natürlich, ja. Da hat Drew den Titel reingeholt. Jenen hat dann Rhodes benutzt. Ich glaube, es waren am Ende, weiß nicht, ein Crossroads auf diesen Titel. Und der benebelte Ringrichter war dann rechtzeitig da, um quasi den Three Count zu ziehen. Kein Aftermath grundsätzlich, Cody feiert und ja, es bleibt am Ende alles so, wie es ist. Drew verliert ein weiteres Championship-Match. Sternemäßig, was weiß ich denn nicht. Also, ich würde wohl 3 geben. Schade, das war solide. Ich glaube auch, dass sie versucht haben, am Tempo mal was zu machen. Sie sind, glaube ich, absichtlich auch nicht die 25 gegangen. Die Stipulation ist für mich langweilig, vor allem, weil man einfach das kopiert hat vom Match gegen Kevin Owens. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass Cody hin und wieder so unfaire Sachen nutzt. Am Ende hat Triple H auch auf Twitter geschrieben, ja, ein Champion muss jeden Weg finden oder findet immer einen Weg, um den Titel zu verteidigen. Ich persönlich hatte nie wirklich gedacht, dass der Titel hier wechselt, aber so ein Rest, nicht Hoffnung, sondern Restzweifel blieb einfach, weil ich mir gedacht habe, Mann, das kann ja nicht sein, dass man das hier als gut genug empfindet, weil jeder einfach weiß, was passiert. Vielleicht wird man uns einfach hier swerven, hat man eben rausgelassen. Und so ging dann eben das erste Match zu Ende. Ich war tatsächlich auch überrascht, dass dieses Match den Opener gestellt hat. Im Nachhinein fand ich es nicht so schlecht, weil ich es leichter dann geschafft habe, drüber hinwegzukommen. Ich war quasi noch frisch Und es war verkraftbar, aber am Ende Business as usual. Ja, das war auch genau, wie du sagtest, der Grund, warum ich so 50-50 war, ob es Cody oder die Mädels sind. Weil ich glaube, beide hätten von dem Opening-Spot, glaube ich, ganz gut profitiert. Das ist jetzt Cody gegen Drew war. Ja, passt schon. Ich glaube, ich habe bei dem Match nichts verpasst, oder? Nein. Also klar, ein solides Match, Logo, aber entre nous, das haben wir von Cody und Drew ja nur schon ein paar Mal gesehen. Okay. Gut. Beim nächsten Match Was bin ich hin und her gerissen zwischen IC und Mädels und ich gehe. Oh, schwierig. Also wenn man New Japan-mäßig aufbaut, müsste IC kommen. WWE neigt dazu, das IC-Match eher als cooler vom Main-Event zu bringen. Deswegen gehe ich mit den Mädels als zweites Match. Sehr gut. Okay, aber es hätte auch anders sein können. Ne? Also, ja, damit okay. Hast du den Rest eh schon vorher gesagt. Ne? Ja, der Rest ist dann geschenkt, klar. Ja. Da müssen wir nicht diskutieren. Genau. Ja. Sag doch mal kurz die Paarung, bitte. Genau, Singles Match um die WWE Women's Championship. Ach ja, Jade gegen... Genau, Tiffany verteidigt okay. Den Titel gegen Jade Cargill. Also, was sagst du, ist hier passiert? Also, Titelwechsel deutlich wahrscheinlicher als bei Cody gegen Drew. So viel ist klar. Man kann bei WWE immer davon ausgehen, dass der Trigger verspätet gepullt wird. Deswegen mag das ein Argument sein hier für Jade. Man hat mit der noch was vor. Sie hat allerdings in den Matches davor gezeigt, dass es schwer wird für sie, so einen Titel, außer dass es natürlich schillernd aussieht und sie da ein bisschen, sag ich mal, Star-Appeal versprüht mit dem Gürtel. So gesehen kann sie ihn tragen, aber was die wrestlerische Glanzheit und Glaubwürdigkeit angeht, wird es diplomatisch gesagt schwer, dass sie das glaubwürdig tragen kann. Andererseits, das Problem mit Tiffany ist dieser Run, der nun sehr lange geht und zumindest bei uns und bei manchen anderen auch, wir haben das, glaube ich, in der Preview recht ausführlich versucht zu erörtern, nicht so richtig zündet. Das wäre ein Argument, das Ding wechseln zu lassen. Dagegen spricht, dass wir bei SNME sind und dass man bei WWE, glaube ich, mit dem Run von Tiffany gar nicht so unzufrieden ist. Auch dagegen spricht, dass es relativ random kurzfristig raufgeklatscht wurde. Und wenn ich jetzt diese Gemengelage analysiere, komme ich dazu, dass es kein Titelwechsel gegeben hat. Ich glaube aber, dass die Sache noch nicht zu Ende ist und deswegen glaube ich, entweder Tiffany gewinnt oder verliert durch DQ oder Countout so einen Scheiß. Also muss ich jetzt, das sind so die beiden Sachen, in die Richtung ich gehe. Also ich sag mal, kein Titelwechsel, soweit gehe ich, aber auch eben wissend, dass da genug Gründe dagegen sprechen, die ich dargelegt habe. Wenn ich hauber diplomatisch heute die Sprüche raus, dann muss ich mich jetzt da festlegen. Wir sind bei WWE. WWE ist langweilig. Tiffany gewinnt durch Pin. Wie viele Minuten? Boah, schwer. Boah, 10? Ah, 9. Okay. Hier haben wir dann tatsächlich den ersten Fehltritt. Jade Cargill hat Tiffany Stratton via Pinfall besiegt. What? Nach 5,5 Minuten. Alte Taube! Also, das ist mal Horrorbooking. Also, vielleicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht fairer gewesen wäre, dir ein Segment noch von der Show zu erzählen, nämlich Backstage vor dem Match hat man Tiffany gesehen, die hat einen Verband um ihr Knie. Und Nick Aldis kam nochmal zu ihr und gesagt, du, also ich merke ja, dass du nicht komplett bei 100% bist. Bist du dir sicher, dass du den Titel verteidigen möchtest? Ja, ja gut, dann wäre ich tatsächlich auf Wechsel gegangen. Ja, deswegen ja, weiß ich nicht, ob man das hätte vielleicht vorher sagen sollen. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Also das ist jetzt, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das unfaire Bedingungen waren. Das hätte meine Meinung, glaube ich, doch beeinflusst. Denn WWE ist ja auch für Random as Hell durchaus zu gebrauchen und deswegen, ja. Oh, interessant, dann erzähl mal, das klingt nach einem Horrormatch. Grundsätzlich war es jetzt nicht ein Horrormatch, dadurch, dass es halt so kurz war, konnten wir auch nicht so viel falsch machen. Man ist eben auf diese Verletzung gegangen, man ist auf eine intensivere, brutalere Jade gegangen und hat sich hier auch nicht großartig was einfallen lassen. Also gab auch nicht irgendwie einen Eingriff, war dann eben zunächst, was das Coole war, man hat Jade halt sehr brutal darstellen lassen. Sie hat vorher, glaube ich, so Powerbombs gezeigt, hintereinander relativ schnell. Da hat man schon gemerkt, dass Tiffany weg ist. Und dann eben noch der Finisher von Cargill und dann eben der Titelwechsel inklusive großem Feuerwerk. Triple H war auch nicht da, um ihr quasi irgendwie den Titel zu überreichen. Sie hat ihn hochgestreckt und ja, dieses Match und Segment ging dann relativ schnell zu Ende. Und so geht dann auch eine sehr lange Regentschaft zu Ende. Über Cargill haben wir viel gesprochen, über Tiffany auch tatsächlich. Ich bin jetzt nicht unbedingt abgeneigt. Also ich war ja lange auf Jades irgendwie Seite. Das Ganze hat sich dann ein bisschen verloren bei mir. Ich möchte es mir einfach mal anschauen. Wie gesagt, ich bin tatsächlich im Moment sehr, sehr gierig nach Abwechslung, weil das Produkt etwas langweilig geworden ist, finde ich. Und das ist Abwechslung. Natürlich, was du mit Tiffany bekommst, ist auf jeden Fall mal eine Titelträgerin, die dir gute Matches nicht garantiert war. Ja, das waren jetzt nicht die 5-Sterne-Klassiker gegen Jade. Aber im Großteil hat sie ganz gute Matches abgeliefert. Das heißt, die Regentschaft für mich war am Ende nicht so schlecht. Sie war am Ende einfach so belanglos gebuckt. Sie war das, was sie bekommen hat, auch vom Booking. Vor allen Dingen hat die Regentschaft gezeigt, dass sie eigentlich noch stärker sein könnte im Ring. Das, finde ich, geht noch draus hervor. Genau. Und ich habe so das Gefühl, dass ihre nächste Regentschaft vielleicht sogar besser wird. Also eine Pause tut ihr vielleicht auch gut. Für Jade ist natürlich ein großer Titel jetzt. Es war jetzt auch nicht sloppy, finde ich. Es ist halt so ein Tempo, wo du merkst, okay, sie braucht ihre Zeit. Das Gute ist, finde ich, wenn man darauf aufbaut, dass man einfach ein bisschen mehr Brutalität bei ihr sein lässt. Also wirklich so Powerbombs schnell hintereinander, dass man dadurch versucht, irgendwie das Ganze zu kaschieren. Deswegen bin ich da gar nicht abgeneigt. Da sternemäßig, glaube ich, kommt, weiß nicht, NA, weil es nicht lang genug war. Aber wenn man da hingeht, ja, also, fünf. Ja, fünf, ja. Minuten lang, da gibt es eine Wertung für. Aber ja, keine 3 Sterne. Also ich glaube nicht, dass Dave auf 3 geht. Ja, ich glaube auch, dass man da vielleicht wohlwollend aufgrund von einem Überraschungstitelwechsel, aber das Segment davor auch, ja, vielleicht kratzt es an 3-mal, schauen, was Dave macht. Aber ja, das war eben das zweite Match. Wir haben tatsächlich einen Titelwechsel bekommen. Und es war ja quasi garantiert, dass einer wechseln wird aufgrund der World Heavyweight Championship. Aber mal schauen, was du tippst. Sollte es am Ende 3 Titelwechsel geben? IC Championship. Genau, ja, das ist ja jetzt klar. Triple Threat Match, genau. Dominik gegen Penta gegen Rusev. Was sagst du, was ist hier passiert? Nein, kein Titelwechsel. Also das glaube ich einfach nicht, weil Penta zu sehr im Belanglosen ist. Rusev vielleicht, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass man mit Dominik noch durchaus bei WWE eher zufrieden ist. Irgendwann wird man ihm den Titel wegnehmen. Also klar, man kann es auch hier nicht ausschließen, aber ich glaube nicht. Nein, Dominik verteidigt. 14 Minuten. Ja, 14 Minuten und Dominik verteidigt? Ja. Okay. Ja, also das war schon mal sehr, sehr gut. Dominik hat verteidigt nach 12,5 Minuten. No, not bad. Also da hast du auf jeden Fall richtig gelegen. Und das war genau das, was wir, glaube ich, in der Preview auch vorhergesagt haben. Das Match mit dem, was am lebendigsten wirkt, mit der meisten Farbe, gut aufgebaut. Rusev, der böse Heel, der das einfach gut spielt. Penta, der ja aufstrebende Star, der neu dazugekommen ist und wie eine Rakete für Furore gesorgt hat. Und eben Dominik, der ja einfach mega over ist, hat man bei seiner Entrance auch gesehen. Und er hat wieder die Spielchen gespielt, hat eben auf wieder unfaire Art und Weise seinen Titel verteidigen können. Es gab einen witzigen Moment mit Rusev und einem kleinen Kind. Das kleine Kind hat ihn da, also außerhalb des Ringes, hat ihn an Ellbogen berührt und Rusev hat ihn da angeschrien und der Kleine ist komplett zurückgeschreckt, hat losgeschrien, hat Angst gehabt, dass Rusev ihn da quasi angehen wird. War das legit oder gespielt? Was man? Es war legit. Der Junge hat sich ist bekommen. der hat Angst gehabt, dass der ihn gleich in den Accolade nimmt. Accolade ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn Rusev hatte Penta im jenen Accolade und dann hat Dominik die Ringglocke läuten lassen. Rusev hat geglaubt, er hat gewonnen. War dann eben nicht der Fall und wurde dann eben abgelenkt. Der Ringrichter war auch irgendwie verwirrt. Niemand hat gewusst, was Sache ist. Bevor wir zum Ende kommen, war einfach schön vom Tempo her, aber auch einfach von den Gimmicks. Ja, Dominik, der so ein bisschen den, ja, nicht weinerlichen Heel, aber den feigen Heel spielt. Penta, der eine coole Entrance hat und Rusev ist in seiner Situation gerade auch wirklich gut, finde ich. Das ist einfach gut, wenn man ihn benutzt. Den Titel braucht er nicht. Und ebenso wie du, es ist einfach gut, dass man hier den Titel hat nicht wechseln lassen. Und der Hammer des Timekeepers wurde ja dann auch entsprechend genutzt. Der war dann im Ring. Penta hat den dann unabsichtlich gegen Rusev geknallt und dann konnte Dominik ausnutzen, hat Penta gegen die Ringecke geknallt und dann Splash gezeigt gegen Rusev und den Titel eben verteidigt. Also genau so habe ich es mir gewünscht, so habe ich es bekommen, deswegen bin ich auch hier sehr zufrieden. Ich sage nicht, ob das Match of the Night war, damit ich dich da nicht irgendwie bezüglich des Main Events irgendwie irgendwo hinziehe, deswegen bleibe ich da mal bedeckt, aber sternemäßig, ja, 3,5 bin ich mal sicher. Und freue mich einfach, dass man hier tatsächlich mal mit Liebe am Handwerk war. Und die Regentschaft von Dominik gefällt mir zurzeit. Ich habe da noch kurz eine Nachfrage. Ich habe ja nichts gesehen. Mhm. Aber du hast ja eben gesagt, du fandest gerade diese Gimmicks, die Charaktere ganz gut. Kann ich daraus schließen, dass das teilweise so von der Empfindung her, vom Gefühl her, von der Wahrnehmung fast schon konservativ oldschool teilweise war, was die Inszenierung der Gimmicks angeht? Auf jeden Fall. Danke. Definitiv. Das wollte ich erstmal so mitnehmen, weil das ist dann nachher ganz interessant für unser Aftermath-Gespräch im Bezug auf diesen Podcast. Ich habe ja gesagt, eine Sache habe ich zu Anfang oder habe ich unter der Woche gesehen im News-Bereich, auf die ich eingehen möchte. Das passt ganz gut zu dieser kleinen Randnotiz. Das nehme ich nachher aber auf. Okay. Das schmeckt aber echt nicht schlecht. Ich bin jetzt Influencer. Also das Vagabund Hell, liebe Leute. Was sagt man denn? Die gibt es ja so lustige so Kosenamen immer, ne? Ja, also wenn du ein Streamer wärst, müsstest du sagen, lieber Chat, das Bier ist sehr gut, es ist süffig. Liebe Chatties. Oh Gott. Ja, genau. Und ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das hier promote. Und solltet ihr echt euch mal reinziehen, da würde ich nachher auch noch was zu sagen wollen. Ja, Main Event. Da habe ich ein bisschen gegrübelt tatsächlich unter der Woche, was denn alles passieren könnte. Und ich bin mir, also da kann wirklich so viel passieren und es kann auch so viel nicht passieren. Also, Wahrscheinlichkeit, dass Punk hier das Ding gewinnt, deutlich größer als dass Jay das Ding gewinnt. Welche Szenarien habe ich mir denn so ausklabüstelt? Ich muss jetzt auch aufpassen, dass das Fantasy-Booking jetzt nicht komplett mit mir durchgeht, denn man muss eben wissen, wir sind hier bei WWE. Szenario 1. Beziehungsweise wollen wir, bevor wir zum Main Event kommen, gab es eine Ankündigung, glaube ich. Oh ja, das wäre vielleicht doch ganz gut. Ja, genau. Tut mir leid, dass ich da dazwischen grätsche. Und zwar haben sie etwas gemacht, das fand ich sehr frech. Es gab nämlich vor dem Main Event eine Grafik, die angezeigt wurde. John Cena wird sich melden, wird hier quasi etwas zu seinem letzten Gegner sagen. Ja, da haben die Fans natürlich losgekreischt, haben gesagt, okay, und plötzlich Cena hier live. War nicht so. Cena war nicht da. Dumm kann man sein. Ja, das war irgendwie, aber die Grafik und alles sah genauso aus, als wäre er live vor Ort, ja. war ganz witzig. Auf jeden Fall hat Sina ein Voice-Over gemacht über ein schönes Promo-Video, denn die Leute streiten sich schon online natürlich, wer soll der letzte Gegner sein? Weiß nicht, von Namen wie Gunther, wie Dominik, wie Edge und wie sie alle heißen. Wurde Edge genannt in der Promo oder in diesen Dings? Nein. Okay, das hat mich auch sehr gewundert. Aber das Interessante war, er hat gesagt, es gibt ein The Last Time Is Now Turnier mit 16 Leuten von Raw, SmackDown, NXT und Leuten, die nicht hier arbeiten. Also das war natürlich sehr interessant. Sofort sind natürlich alle hochgeschnellt. Ja, Kenny Omega. Und wie sie alle heißen. Ich glaube, Moxley wird's. Moxley. genau, auf jeden Fall, das Turnier startet nächsten Montag und ein paar Namen sind schon, also ich glaube Nakamura gegen Sheamus bekommen wir auf jeden Fall und das andere Match habe ich schon vergessen. Dominik ist drin, The Miz, glaube ich, also natürlich die Creme de la Creme. Und ja, also dann werden wir durch ein Turnier herausfinden, wer der letzte Gegner bei Saturday Night's Main Event von John Cena. Ich habe eine Frage. Bitteschön. Wie soll denn jemand am Turnier teilnehmen, der hier nicht arbeitet? Kriegt er Wildcards oder was bis zum Finale? Oder wie stelle ich mir das vor? Wurde das aufgelöst? Nein, darauf ist man noch nicht eingegangen. Also, ich glaube, viele, was könnte das sein? Das war wahrscheinlich einfach TNA. Also, ja, muss ja, was ich, Joe Hendry oder Joe Hendry. So. Ja, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen AAA Spiele oder? Von Triple H, weil die Leute Edge fordern die ganze Zeit. Oder, keine Ahnung, Batista oder sowas. Das ist aber das machen sie ja auch gut dann, ja? Das ist gut, ja. Also mich hat es ja auch, ich war auch so, okay, Raw, SmackDown, Schnarch. Und dann NXT, okay, alright. Und dann auch potenziell Leute, die hier nicht arbeiten. Wie man das macht, ob es einen Turnierbaum gibt, ich muss sagen, das habe ich gar nicht gesehen bei Raw. Aber trotzdem finde ich das eigentlich eine ganz coole Idee, denn dadurch bringst du nochmal so alle Leute in ein Turnier und irgendwie in Sinas Nähe, mit denen er noch was zu tun hat in seiner Karriere, es aber nicht auszahlt oder nicht mehr sich ausgeht, dass er gegen sie ein Singles-Match hat. Also eben Sheamus, mit denen hatte er was zu tun, mit The Miz hatte er was zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, du klabüsterst alle ab. Ich finde es gut. Also ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee und finde dadurch, dass man ähnlich wie damals hat man ja ausgefochten, wer gegen den Undertaker antritt um die Streak. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Vielleicht deine Meinung hast du ja schon gesagt. Wenn du noch ein paar Worte hast, ansonsten können wir uns dann schon dem Main Event zuwenden. Ja, also ich bin gespannt. Also WWE pokert hier ein Stück weit, dass man da so einen negativen Effekt wegen enttäuschter Erwartungen hat. Denn, na klar, Edge ist ein Thema. Aber Edge wird natürlich hier nicht teilnehmen können an diesem Turnier. Es sei denn, Backstage zwischen WWE und AEW sind irgendwie sämtliche Höllen zugefroren. Und das, also auch rechtlich, auch marketingmäßig, vertragsmäßig, funktioniert das mit AEW und WWE, glaube ich nicht. Also, aber wir wissen ja nie, was da Backstage alles läuft an irgendwelchen Überraschungen. Also wird's wohl AAA oder TNA sein. Ja, ich glaube auch, ja. Und wenn's TNA ist, ja, weiß nicht. Joe Hendry, der hat ja gegen Randy Orton auch ein Supermania-Match gehabt. Also der ist ja wirklich heiß wie Frittenfett, was WWE-Sachen angeht. Aber ich dachte, ich hätte auch gehört, dass das Ganze eh mit Gunther schon safe sein soll. Also mal schauen, was da wirklich Phase ist. Lassen wir uns überraschen. Ist auf jeden Fall ganz süß gemacht. Ne? Das, da ja, bin ich, ich auch. Ja, das kann man schon so machen. Ja, Main Event. Ich habe ja überlegt, da gibt es so diverse Szenarien und ich versuche mal da wieder einzusteigen, wo ich raus war. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Punk das Ding gewinnt, ist für mich sehr, sehr groß, deutlich größer als Jay. Wenn Jay das Ding gewinnen sollte, kann es eigentlich nur so sein, dass Punk ihn nach dem Match angreift und heel turnt. Dann ist eigentlich der Titelgewinn von Jay mehr oder weniger egal. Alle denken nur, Punk ist heel geturnt. Allerdings halte ich es auch für denkbar, dass Punk den Titel gewinnt und danach Heel turnt. Also egal, ob er verliert oder gewinnt, dass man irgendwie so ein Upset kreiert durch den Heel Turn von Punk. Kann auch sein, gab es eine Stipulation, irgendwas Besonderes? Nein. Gut. Kann auch sein, dass es einen No-Contest gibt, weil irgendwer eingreift. Und dann vertagen wir den Schrott und machen Triple Threat drauf. Das will ich auch nie ausschließen, denn dafür ist Saturday Night's Main Event zu sehr Übergangsgedöns, als dass da zwingend der Titelwechsel kommen muss. Das sind also meine drei Szenarien. Jay gewinnt, Punk turnt heel, Punk gewinnt, turnt heel oder turnt nicht heel, also sind eigentlich vier Szenarien, dann da sind ja zwei drin, also nochmal, Jay verliert, Punk turnt heel, Punk gewinnt, turnt heel, Punk gewinnt, nichts passiert oder keiner gewinnt und wir vertagen uns. Das sind so die vier Sachen, über die ich nachgedacht habe. Da ich jetzt weiß, dass wir bei WWE sind, muss ich mich jetzt irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten irgendwo festlegen und ich mache die langweiligste, Punk gewinnt und nichts passiert. Okay. 20 Minuten. Okay, das war so ziemlich ein Volltreffer. Oh, echt? Ja, also Panther, danke, dass du so vorhersehbar bist. CM Punk besiegt Jey Uso via Pinfall nach 21 Minuten. Sorry, das ist ja ein Sechser im Lotto. Nennt mich bitte Nostradamus. Das kann man ja kaum besser machen. Ich muss mich jetzt selbst mal loben. Respekt, weil ich muss sagen, ich bin... Also, dass man wirklich die langweiligste Variante hier genommen hat, ist wirklich unglaublich. Aber ich wäre ja auch so gewesen, naja, okay, man hat ja mit der Vision nicht umsonst Sachen angedeutet. Jey Uso hat ja auch so ein bisschen Heel-Takte, CM Punk kann man immer turnen. Am Ende war es ein stinknormales Match und es ist nichts passiert. es war sehr sloppy. Es gab ein paar Momente, wo sie sich nicht so einig waren. Ein Spear von Punk, der nicht so gut aussah. Ich finde die Superkicks auch von Jay, die sehen für mich nicht so gut aus. Ein Spear außerhalb des Rings durch die Barrikaden gab's, der sah gut aus. Aber ich weiß nicht, für mich halt war dieses Match, eigentlich würde ich es mir sogar wünschen, dass du es dir anschaust, aber es ist einfach so stinknormal und langweilig, aber es zeigt, dass man sich bei Jay einfach geirrt hat. Ich weiß nicht, was der Grund ist, angeblich ist er einfach konditionell nicht gut genug. Aber das war irgendwie echt kein gutes Match. Es war einfach sehr lahm. Es war nicht schnell. Es war nicht intensiv. Es war irgendwie einfach schwach geführt. Man hat Punk zum Titelträger gemacht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung, ja. Wer denn sonst? Wer sonst, ja. Und zeigt halt irgendwie das Produkt im Moment. Dieses Match zeigt für mich das Produkt im Moment. Es ist sehr vorhersehbar. Offenbar. Und am Ende hat man auch Jay gezeigt, er hat zwar außerhalb des Rings, hat er Punk so böse angeschaut, aber ja, nichts passiert. Punk hat dann mit, wie ist denn der Kollege nochmal, dieser Country-Sänger, der war ja auch mit unserem... Jelly Roll, oder? Der andere, der mit Jelly Roll außerhalb des Ringes immer Bier trinkt. Ach so, Post Malone. Post Malone war da, genau, vielen Dank, ja. Und der war er nüchtern, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie auch. Der hat mit Punk gefeiert und... Oh nein. Die Show ging dann, also außerhalb des Ringes, er ist nicht in den Ring gekommen. Und die Show ging dann eben auf Air. Sternemäßig weiß ich nicht, vielleicht drei. Ja, wenn Jay so sloppy ist, ist schwer. Ja gut, drei ist das Höchste, was man dann... Aber ich finde das wirklich krass, weil wir haben es ja schon ein, zwei Mal gesagt, der hat gegen Reigns wirklich gute Matches gemacht. Mhm. Na, also gut, ist auch 5 Jahre her, aber eigentlich wirst du ja als Wrestler in der Zeit jetzt nicht viel schlechter. Wie alt ist Jay? 41 oder so? Also das ist jetzt ja die heutige Prime, muss man fast sagen. Ja, 40, ja. Ja, wie sich das entwickelt hat. Aber gut, vielleicht lag es auch an der Bloodline-Story, dass da mehr Emotionen waren. Vielleicht wuchs er mal kurz über sich hinaus. Aber ich weiß, wie wir damals noch gesagt haben, boah, eigentlich kannst du mit Jay als Titelträger gehen, als er gegen Roman da angetreten ist. Und du sagtest noch, boah, der Mann ist ja ein Superstar, so wie er rüberkommt und Charisma und so weiter. Und da war das habe ich auch wahrgenommen. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, was hat der Chris da gesehen? Ich habe es ähnlich damals empfunden. Aber... Das muss ja wirklich so ein One-Hit-Wonder gewesen sein. Also seitdem ist ja auch nicht wirklich viel passiert in Singles-Matches mit Jay. Also ich kann mich auch nicht wirklich an ein gutes Match erinnern jetzt von seiner Regentschaft. Das war alles normal. Also ja, war nicht doll. Also er ist auch kein Techniker. Du sagst ja, ob es an der Kondition liegt. Ich glaube, er ist einfach ein typischer Tag-Team-Wrestler. So ein Spot-Monkey, er weiß, wo er steht, er weiß, wo seine Sachen sind, er kann die paar Spots machen und er kann ein gutes Tag-Team-Match bringen. Weil da meistens Action und Spots sind und nicht so sehr die klassische Matchführung mit Technik. Und das ist einfach nicht sein Bier, glaube ich. Ich glaube auch, es ist ja auch nicht so schlimm. Nicht jeder ist ja für das, für den Main Event gebaut. Ich bleibe dabei. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass man es probiert hat, dass man Gunther halt geopfert hat mit einer Submission. Ist halt einfach nur dämlich gewesen. Und ich finde auch hier, also ich war dann am Ende einfach auch so, das ist halt so meine Persönlichkeit. Ich denke mir dann immer so, okay, das können sie ja nicht machen. Das ist ja eine Karte, die ist ja ganz, ganz, ganz schwach. Und dann machen sie als Opener Cody und Drew machen das, was man sich vorstellt. Dann machen sie in 5 Minuten Squash mit Jade und Tiffany. Dann ist es ein gutes Triple Threat, aber auch eigentlich das, was man sich erwartet. Und dann machen sie einen stinklangweiligen Mainer, wo ich mir denke, okay, aber warum sollte ich das schauen? Einer hat auch richtig gesagt, ich weiß nicht, das habe ich auf Twitter gelesen, Mann, die Weeklies kannst du eigentlich alle sparen. Du kannst dich eigentlich nur von Main-PLE zu Main-PLE jetzt quasi schauen und du verpasst. Das sehe ich übrigens exakt genauso. Ja, das sehe ich exakt so. Genauso. Zwischen, was war der letzte Paper? Crown Jewel in Australien, oder? Ja. Okay, wenn du, ich wette, von Crown Jewel bis zum Wargames wirst du nichts verpasst haben. Nee. Also Wargames musst du wieder gucken. Also die Series. Ja. Oder musst du, also kann man ja, sagen, ne? Aber dazwischen, auch Raw jetzt, das ist so langweilig. Das ist vor allem für Dominik, ja, hält eine gute Promo und wird unterbrochen von Rey Mysterio, wo ich mir denke, boah, Leute, wir hatten das so oft, das kann nicht sein, dass da niemandem was Besseres einfällt. Also, ja, das war Saturday Night's Main Event, du hast, ja, 3 von 4 eigentlich richtig. Mit der Zeit war es auch sehr gut. Also kann man sagen, ich habe hier den kürzeren Strohhalm gezogen, zugegeben, die Show war nicht so lang und war in 2 Stunden durch. Wenn man es im Real Life schaut, kann man auch schön nach vor tun, wenn man entsprechende Adblocks hat, aber das möchte ich hier nicht irgendwie den Leuten empfehlen. Und dann war es eigentlich okay, aber meine Güte, die 2 Stunden sind halt weg. Für den Podcast aber sehr gerne gemacht. Ja, ich habe das auch sehr gerne gemacht, muss ich jetzt sagen, wo du drüber gesprochen hast. Also das Einzige, wo ein bisschen, sag ich mal, also was man gerne gesehen hätte, wäre das Triple Threat. Das hätte ich jetzt gerne gesehen, ohne es zwingend auch sehen zu wollen, muss man sagen. Also das hätte ich mir angeguckt, werde ich mir jetzt aber auch nicht im Nachgang, ja, vielleicht, also wenn, würde ich mir das Match angucken, aber auch jetzt kein Must-See-Match. Ich meine, 3,5 sind nur auch nicht 4 Sterne. Aber das ist, glaube ich, ein Blick durchaus wert. Auch wenn man, glaube ich, auch da so ein bisschen wieder das bekommen hat, was man auch im Vorfeld erwarten konnte. Bei Jade gegen Tiffany war ich gespannt, ob es einen kleinen Upset gibt. Ich hätte es nicht gedacht, aber er ist dann gekommen. Ich hätte ihn auch nicht ausgeschlossen. Und tatsächlich, die beiden Matches, also von Cold, die beiden Championship-Matches, die jucken mich null. Also auch wo wir es drüber gesprochen haben, danke, dass ich das nicht sehen musste, sozusagen. Hm. Und ich werde es mir auch garantiert nicht angucken. Weil, wie Chris sagte, wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Wie wir die nutzen, müssen wir selbst entscheiden. Wir haben schon genug Zeit in WWE versenkt. Das ist ja das Tolle. Wir haben ja immer den Podcast als Ausrede. Das ist richtig, richtig, das heißt Ausrede. Also, man hat Chris ja mehrfach schon gesagt, würde es diesen Podcast nicht geben, würden Chris und ich glaube, die Aussage kann man durchaus bringen, wohl deutlich weniger WWE-Shows gucken. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das bringt uns auch durch die Shows durch, dass sie sich auch nicht wirklich wie ein Verlust anfühlen. Aber wie gesagt, ohne Podcast ist da wirklich viel tote Zeit. Und ich finde auch, dass WWE hier auch wirklich, ich will nicht sagen, sie hätten es dann verdient, wenn das Ganze irgendwann auch mal nach hinten losgeht, weil das Ganze wirklich zu sehr auf wirklich Geld, Geld, Geld. Also man versucht es ja nicht mal mehr zu kaschieren, dass es den Jungs und Mädels da nur um Asche geht. Und das Prinzip ist ja immer das gleiche. Das hat man auch gerade bei Saturday Night's Main Event gesehen. Man geht mit den Ticketpreisen ganz hoch ran und guckt, wie weit man durchkommt. Ein paar dusselige Diehards werden eh was kaufen. Das heißt, was weiß ich, 3.000, 4.000 Tickets kriegst du auf jeden Fall weg für Mondpreise. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann gehst du eben runter, bis du die Sachen nachher rausschmeißt. Und dann für, was ich, ein Apfel und ein Ei, die letzten Ticketpreise. Saturday Night's Main Event war im Vorverkauf eine ziemliche Gurke, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und du hast nachher Tickets für 50 Euro gekriegt. Nicht mal die schlechtesten. Und da denke ich mir auch, alter Leute, ihr lasst WWE damit durchkommen. Und die Matches sind jetzt auch nicht immer geil. Und das Produkt ist jetzt auch, wie Chris sagte, nicht spannend erzählt. Die Userschaft sagt es ja auch. Da hangeln wir uns eben von PLE zu PLE, zumindest was die Main-PLEs angeht. Lebenszeit ist begrenzt. Raw gucken wir uns bestenfalls die Hype-Videos an oder lesen bei WI oder wo auch immer den Bericht. Hören irgendwelche Podcasts, zur Not bei uns. Und machen mit dem Rest des Lebens irgendwas Schöneres. Da gibt's ja diverse Sachen, die man so machen kann mit seiner Lebenszeit. Und ich finde, WWE ist da gerade auf keinem guten Weg. Also das hat auch jetzt die Show, die ich nicht gesehen habe, bestätigt durch das, was Chris gesagt hat. Echt, weiß ich nicht. Die Entwicklung wollte ich hier nur mal ganz kurz nochmal andeuten. Denn Suffering Chris Andys Win, oder was weiß ich? Also, Andys, ja, was kann ich denn da sagen? Luck, ja, Andys Luck. Suffering Chris, ja. Und Lucky Andy oder irgendwie sowas. Übrigens, Smiling Andy. Smiling Andy, ja, das ist süß. Suffering Chris und Smiling Andy, das ist ein gutes Format. Kann man auch umdrehen, je nachdem, was ist. Und irgendwann ist WWE auf einem guten Weg, wenn es heißt, dass der, der die Show guckt, der Smilende ist. Aber da sind wir noch ein gutes Stück von weit weg und die Tendenz geht nicht dahin, dass das in absehbarer Zeit sich wieder ändert. Und damit kommen wir zu einem Thema, das ich zu Anfang angedeutet habe und das ich während der Show auch kurz aufgegriffen habe und das ich jetzt kurz mit Chris ausführen möchte. Das ist eine Aussage von Hunter, der sich, also ich dachte, ich gucke mich richtig, letztens in der Tagesschau war ein Bild, war irgendwie eine Einblendung von Donald Trump und neben ihm stand Hunter. Und da dachte ich, meine Fresse, wo sind wir eigentlich gelandet? Oder was sagt das über WWE aus, wenn der Chief Booker neben dem Präsidenten von Amerika steht, der gerade Donald Trump heißt? Also da gibt es eigentlich keine Diskussion mehr. Also gut, das ist nur so eine Randnotiz. Ich habe ihn eben, ich dachte, ist das Hunter? Hab zurückgespult, ja, Hunter neben Trump. Dass er da ab und zu mal ist, wissen wir. Aber dass es jetzt auch so solche Archivmaterialien gibt, die es in die Tagesschau schaffen, guten Appetit. Hunter hat zumindest sich jetzt mal wieder öffentlich geäußert. Und er hat gesagt, ja, also unser WWE-Produkt, also erstmal sind wir geil und zum anderen, unser Storytelling ist übrigens auch ziemlich geil, weil wir, was die Charakterdarstellung betrifft, eine stereotypen Charaktere bringen. Ja, ist vorbei, sowas wie Iron Sheik oder so, ja, konnt's in den 80ern machen. Unsere Charaktere sind jetzt nah am Leben und deswegen ist alles super. So, das hat mich nachhaltig irritiert und provoziert, diese Aussage. Unsere Charaktere sind nah am Leben. Ich war sofort geneigt zu sagen, nein, sind sie nicht. Denn das, was da bei WWE im Booking passiert, das hat Jens damals so schön gesagt und man kann es bis heute sagen, egal ob Stereotype, Klischees oder was auch immer bedient werden oder nicht, ist eigentlich nur eine einzige große Freakshow für Nullhirne, muss man mal ganz deutlich sagen. Was da passiert, Storytelling-mäßig, ist auf unterster Seifenoper-Ebene, was intellektuelles Niveau angeht, und hat mit der Realität nun auch nicht wirklich viel zu tun. Ganz, ganz deutlich. Wenn man allerdings, und da musste ich mich selbst relativieren, mal anguckt, was da gesellschaftspolitisch im Moment so abgeht in Amerika und hier. Dass da irgendwelche Pfosten als Influencer sich hinstellen und über irgendein dusseliges Produkt irgendeinen Schrott erzählen können oder dusselige Verschwörungstheorien droppen können und das von immer mehr Leuten geglaubt werden, weil sie einfach nichts mehr hinkriegen, geschweige denn selber zu denken, meine Güte, Hunter, du Visionär, dann ist das WWE-Produkt tatsächlich näher an der gesellschaftlichen Realität, als man das glauben möchte. Deswegen, ich fand das interessant. Meine erste Reaktion war, Hunter, du Business-Pfosten. Ja klar, drop mal hier irgendwelche Sprüche, musst du machen, ist ja in Ordnung, verstehen wir ja auch. Ob er es ernst meint oder nicht, keine Ahnung. Aber ist jetzt, wir gehen jetzt ein bisschen off-topic und wir können das auch sofort beenden, Chris. Ich will dich da nicht irgendwie jetzt in so ein Thema reinziehen, dass das vielleicht zu weit von unserem originären Podcast weggeht. Aber eigentlich haben die WWE-Charaktere mit dem Real Life wenig bis gar nichts zu tun. Das ist eine gigantische Freakshow auf unterstem Seifenoper-Niveau, Jerry Springer Rules. Aber kann man nicht sogar tatsächlich sagen, dass die gesellschaftliche Realität, ja, heute sinkt für uns das Niveau, dass die sich nicht immer mehr sozusagen diesem WWE-Pseudo-Universum annähert, weil auch das ganze Internet mit diesen ganzen Halbwahrheiten und Massenverblödung immer mehr der gesellschaftlichen Realität zu entsprechen scheint? Also ich glaube, bei mir ist da sicherlich ein Fall von, ich lebe in einer Bubble-Problem drinnen, das damit einhergeht, wo ich glaube, ja, okay, unmöglich, dass das quasi irgendwas zu tun hat mit dem Real-Life-Leben. Aber wir haben ja nicht umsonst, glaube ich, hin und wieder mal ein paar Segmente eben mit Jerry Springer verglichen. Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das halt teilweise wirklich so läuft. Ich befürchte es halt schon. Also ich muss sagen, diese Liv-Dominic-Story, sowas, glaube ich, wird es oft genug auch wirklich im Real-Life geben. Also die Freundin klauen oder den Freund klauen, befürchte ich, wird oft genug der Fall sein. Jetzt sagst du was? Ernsthaft? Leute gehen fremd? Hör mir doch auf, Chris. Deswegen haben sie da vielleicht tatsächlich sogar recht, was Stereotype angeht. Ja, also ich glaube, El Grande Americano ist ein gutes Beispiel, dass man da auf jeden Fall in diese Kerbe reinhaut. Aber das ist doch ein klassischer Stereotyp Oldschool-Heel. Also für mich ist der wie gemalt aus den 80ern. Ich finde das ja nicht so schlecht. Man darf ja gewisse Dinge auch nicht allzu ernst nehmen. Ja. Die Aussagen von Triple H sind halt generell für mich ein bisschen schwierig jetzt einzuschätzen, weil er halt oftmals auch so Sachen droppt wie, ja, dass eine neue Ära bricht jetzt ein oder you haven't seen nothing yet oder was auch immer. Das sagt er doch in jedem Interview. Deswegen, ich glaube hin und wieder, dass er nicht mal wirklich groß drüber nachdenkt, sondern die Dinge einfach da rauswirft. Ich weiß auch nicht so, der Unterschied zwischen Europäer und Amerikaner, ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich war selbst noch nie in den USA, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen. Ich bekomme halt nur so mit, wie der Großteil vielleicht dort so tickt und gewisse Dinge, die bei WWE-Produkt passieren, zum Beispiel die ganzen Football-References, wenn Hilder sagt, ja, keine Ahnung, euer Team ist scheiße oder irgendein Spieler, von dem ich nie gehört habe, der ist zu einem anderen Team gewechselt und die bunden sie aus der Halle. Ich weiß nicht, ich kann mich damit halt so gar nicht identifizieren. Und das kann halt sein, dass dann tatsächlich wirklich dieses Produkt auf den Durchschnittsamerikaner perfekt reinpasst. Also das ist so schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, dass wir da doch einen großen Unterschied haben. Aber ob Triple H da wirklich, ich würde solche Sachen nicht mal droppen, weil es einfach so schwierig ist, weil WWE einfach teilweise sogar beide Sachen erfüllt. Ja? Also El Grande Americano passt theoretisch eigentlich nicht mehr so ins Woke Amerika, ja, und auch so in die neue WWE, in die moderne WWE, wo man sagt, ja, wir halten uns fern von Vince. Und haben uns auch lang von Brock Lesnar ferngehalten. Deswegen alles Larifari und super. Und wir überraschen Leute mit der Hall of Fame, so Triple H und Stephanie. Und wir machen das nicht mehr so mit den Stereotypen, aber dann kommt halt so ein El Grande Americano. Versteh mich nicht falsch. Ich finde, das war unter Chad Gable, jetzt ist es irgendwie so ein bisschen ja, ausgeschlachtet, wie es WWE gern macht, war halt unter Chad Gables Fittichen, unter seinen Fittichen wirklich großartig. Das war einfach witzig und cool gemacht. Und da liegt es halt jetzt dann, glaube ich, am Zuschauer, wie man das, oder generell, wie man diese Aussage und das Produkt auch hernimmt. Also das ist ja auch eine wirklich große Debatte, die man hier führen kann, so über dieses Produkt, was nimmt man ernst und was nicht. Aber so das Identifizieren vielleicht, das finde ich super schwer. Also wenn dann Roman Reigns rauskommt, da denke ich mir so, meine Güte, das ist so ein fast 2 Meter Brett, mit dem kann ich mich halt mal gar nicht identifizieren. Bei Dominik vielleicht schon eher, aber man, den Charme, den er ausstrahlt und das Charisma und seine Fertigkeit mit den Frauen, da kann ich mich dann wieder nicht identifizieren. Ja? Deswegen ist das schwierig zu beantworten, aber wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, dass Triple H und seine Aussagen ich eigentlich so langfristig gar nicht mehr ernst nehmen würde. Und ich glaube, dass jeder für sich entscheiden kann, ist das Produkt Stereotyp, ist es eine reine Jerry Springer Show oder ist es eine intellektuell höchst anstrengende Breaking Bad vergleichbare Supershow. Ja? Ist klar. Das darf jetzt jeder für sich entscheiden. Also ich bin überrascht, dass du dich mit Roman Reigns und Konsorten nicht identifizieren kannst. Also ich gehe jeden Morgen zur Arbeit und sage als erstes, dass sie mich bitte anzuerkennen haben. Dann klaue ich dem Chef die Frau und dann sehe ich mal, was ich bei der nächsten Gehaltserhöhung rauskriegen kann, wo ich natürlich auch nur lüge und betrüge. Und am Ende, sag ich mal, Cheating, Stealing und was auch immer und klaue allen die Frauen. Also Standard, ja. Another bad day in the office. At the office. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich sehe das auch genau wie du tatsächlich. Wo ich eben so ein bisschen Angst habe, dass dieses, also früher hat man, wenn ich die Situation in Deutschland hernehme, früher haben die Leute die Talkshow und mittäglichen, dusseligen Shows sich angeguckt zur Belustigung. Heute geht die Gesellschaft immer mehr in die Richtung, dass sie selbst sich so benimmt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also so eine Art zunehmende Verblödung. Aber jetzt gehen wir wirklich zu sehr off-topic und das wollen wir auch sofort. Was ist eigentlich aus diesen Talkshows geworden? Ja, gibt's die bestimmt noch? Immer noch. Ich habe sie damals nicht geguckt, ich gucke sie heute nicht. Aber 100 pro wirst du irgendwo auf den üblichen Verdächtigen. So, das prüfen wir jetzt mal. Vox, RTL 2. Und wie hießen die so? Ich erinnere mich an Andreas Schäfer und das ganze Gedöns. Jetzt gucke ich selbst mal rein. Vox-Programm. So, also das ist, oder RTL 2. Du prüfst mal bitte RTL 2 oder Super RTL. Wir gehen jetzt in den Schlamm und machen eine Recherche on the fly sozusagen. RTL 2-Programm. Machen wir heute, oder? Direkt. So, ja, genau, ich bin auch gerade. CSI-Wiederholung. Shopping Queen, okay, das ist jetzt auch also hart, aber das ist ja schon 15 Uhr. Nee, also Vox schlachtet CSI bis zum geht nicht mehr aus. Das funktioniert so nicht. Dann, wo bist du? RTL 2? Dann gehe ich auf RTL. Also ich will irgendwie den ganzen Tag haben, nicht nur von 18 Uhr. So, wie mache ich denn das? So, was hab ich denn? RTL, 9.30 Uhr unter uns, 10 Uhr, Ulrich Wetzel, das Strafgericht. 11, Barbara Salesch, das Strafgericht. Punkt 12, RTL Mittagsjournal, 15 Uhr, Barbara Salesch, das Strafgericht. 15.55 Uhr, Ulrich Wetzel, das Strafgericht. Alter, was ist denn da los? RTL macht nur noch Strafgerichte und jetzt möchte RTL mir Push-Nachrichten schicken, also von Also... Ich habe RTL 2 offen und dort läuft mal von 6 bis 10 Uhr der Trödeltrupp. Das ist ja auch hardcore, ehrlich gesagt. Das Geld liegt im Keller, steht hier, also gerne mal nachschauen. Da gibt's, Frauentausch gibt's, ja, um 11 Uhr. Ja, Dominik, super. Harz und Herrlich, zwei Doppelfolge, okay, eine Doku-Soap, okay. Doku-Soap. Harz, Rot, Gold, okay. Dann gibt's Nachrichten und Wetter, dann gibt's wieder Harz und Herrlich, Harz, Rot, Gold, Harz und Herrlich. Berlin Tag und Nacht. Und dann ist eh schon, das ist ja schon 20.15 Uhr dann mit einem Spielfilm, Olympus Has Fallen. Und nachts gibt's dann Autopsie, mysteriöse Todesfälle. Also es gibt nicht mal mehr die Nacktquizze. Oder wo waren eigentlich die Nacktquiz-Geschichten? Was ist denn ein Nacktquiz? Na, das kenne ich jetzt nicht. Bei DSF gab es ja immer ein Quiz und je später es wurde, desto freizügiger wurde es. Also da muss ich gestehen, kann ich leider nicht mitreden. Ja, in den Kommentaren wirst du es lesen bei der nächsten Folge. Viele werden da mir ziemlich sicher zustimmen. Und X-Faktor spielt zum 5.35 Uhr, das habe ich gern geschaut. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt auch schon zu intellektuell. Deswegen packen wir es um 5.30 Uhr, weil das funktioniert so nicht. Also es sieht so aus, als ob das, was früher die Talkshows waren, abgelöst wurde durch Trödelschrott und das Strafgericht. Das scheint im Moment im Trash-Format ganz weit oben zu sein. Aber vom Niveau hat sich da nicht viel getan, muss man ganz deutlich sagen. Und aber wir wollen es nicht weiter vertiefen. Und wenn man aber diese Entwicklung sich anguckt, ist WWE doch durchaus am Puls der Zeit. Kann man tatsächlich sagen. Und dann darf einem gerne Angst und Bange werden, um die Zukunft. Aber das ist jetzt ein bisschen off-topic und ich bitte um Nachsicht, dass wir das mal gemacht haben. Ich wollte einfach mal Hunter ein bisschen beim Wort nehmen und schauen, was es da so zu analysieren gibt. Aber wie gesagt, das machen wir ein-, zweimal im Jahr. Und das ich dachte, Chris, wir können das machen. Weißt du, warum ich das gedacht habe? Dass wir einmal so ein bisschen ausholen dürfen. Nee, sag an. Heute ist unsere 350. Folge. Wir haben ein Jubiläum. Ja, habe ich auch gar nicht gewusst, dass wir heute schon die 350. Folge haben. Ist schon krass. Also 350 ist eine schöne Zahl. Jetzt müssen wir wieder noch hoffen, dass wir die nächsten 50 Folgen auch hinbekommen. Da haben wir schon 400. Das ist auch eine, ist ja schon krass, 350 Folgen. Whippin' Weekly gibt es seit Anfang 2017. Ja, faszinierend. Faszinierend. 350 Folgen, wow. Ich habe irgendwie, verpasse ich ständig unsere Jubiläumsausgaben. 300 habe ich auch. Haben wir 300 live gemacht? Welche haben wir da? Ja, ich ja auch. Aber heute eben, wo ich gerade, ich habe on air wieder die Headline gebracht und oder geschrieben und dann habe ich gesehen, oh, das haben wir schon. 350. Und ja, zum 350. oder zur 350. Ausgabe wollen wir natürlich auch Pin or Kickout nicht unter den Tisch fallen lassen. Bevor wir das machen, ganz kurz, gehen wir auf ein, zwei User-Sachen ein. Ich habe es ja schon gesagt, DDP fand es total cool, dass wir auf bestimmte User-Ansagen immer gerne eingehen. Und ich glaube, es war alt-weiß männlich privilegiert oder war es der Aluhut? Ich glaube, es war alt-weiß männlich. Der sagte, was soll denn das hier? Was geht hier auf Günther ein? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also der ist da ja auch immer sehr forscht dabei, unser alt-weiß männlich. Antwort, also erstmal, wir mögen Günther, wir mögen alt-weiß männlich, wir mögen DDP, wir mögen natürlich alle. Aber weil das wirklich ein Punkt war, den Günther da gebracht hat und wir haben ihn schon diverse Male angesprochen und dann dachten wir machen es nochmal und wir werden es auch bestimmt nicht zum letzten Mal gemacht haben. Also Liebe geht raus an alle Beteiligten. Dann wollte ich ganz gerne auf Spotify ein paar Leute grüßen, weil Spotify ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen die letzten Tage und da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Und zwar herzliche Grüße gehen raus an Nico Meyer, der sagt: Moin Jungs, lausche euch schon seit Jahren, meist still und heimlich. Nun wollte er auch einmal etwas zu Pin or Kickout beitragen. Chris, ich fange mal an mit Pin or Kickout. Ich habe nämlich auch auf dem Board was und dann kannst du mit YouTube ja übernehmen. Ein Wechsel von Britney würde der Women's Division gut tun. Ein Wechsel von wem? Britt Baker. Zu WWE oder wie? Ja. Also, ich sag Kickout. Ich glaube nicht. Es wird nichts ändern. Dass sich da was ändert. Ja. Ich weiß gar nicht, was mit Britt passiert ist, dass da so, weil sie war eigentlich echt auf einem guten Weg und dann hat sich das Ganze irgendwie verloren. Ich habe keine Ahnung, wo sie ob sie involviert ist in den Shows oder nicht, weiß ich gar nicht. Nee, soll wohl wiederkommen. Okay. Also ich bin bei Kickout. Ich auch. WWE wird über kurz oder lang auch TNA aufkaufen. Pin? Kickout. WWE wird TNA laufen lassen, glaube ich, als Pharma League. Das wird man sich nicht holen. Das lässt man nebenbei laufen. Man hat sie ja letzten Endes. Sie gehört ja schon. Oder gehört sie ja eh schon. Eben. Also das wird man nicht zerstören. Also die wird man laufen lassen, um die Illusion der Vielseitigkeit aufrechtzuerhalten. Da passiert, glaube ich, nichts. WWE sollte in den nächsten Monaten einige Topstars von NXT wie Obafemi, Trick Williams oder Ricky Saints in die Hauptshows hochziehen, um frischen Wind zu erzeugen. Ja, same old story. Schau, das ist logischerweise ein Pin, aber es ist für mich ein Kickout, weil die werden nicht gut gebuckt. Ich will sie bei NXT haben, weil dort können sie sich entfalten tatsächlich. Also ich bin bei Kickout tatsächlich. Ich auch. Es hat noch nie etwas beim Main-Roster-Produkt geändert, wenn man junge Talente hochgezogen hat. Die wurden eher downgegradet und haben gestört. Oder was heißt, es hat ihnen nicht gut getan, das wollte ich damit sagen, es hat ihre Karriere gestört sozusagen. Und bis auf eben Leute wie Baron Corbin oder Elias, die nicht so die wrestlerisch hellste Kerze waren, aber eben ein Gimmick verkaufen konnten, die haben es lange genug durchgehalten. Deswegen bin ich auch hier eindeutig bei Kickout. Ja, vor allem, die kommen eh alle früher oder später hoch, aber eben. Zum Beispiel ein Ethan Page, der macht großartige Arbeit bei NXT, das ist genial und der darf nie ins Main-Roster, nie und niemand darf der ins Main-Roster, das ist so gut, was er macht, also das ist das beste Beispiel für jemanden, der dort nie diesen Brand verlassen darf. Ja, eben, denn selbst wenn er dann hochgezogen wird, wird er sicherlich nicht das Main-Roster verändern. Das wird nicht passieren. Das finde ich eine gute Frage. Ohne Topstars wie Cody Rhodes oder Reigns würden es andere Wrestler. Also ohne die beiden wären andere Wrestler auf der... Genau. Ja. Ja, klar. Ja. Jeder ist ersetzbar. Und wenn es eben Cody und Roman nicht wären, wird man da andere hindrücken. Mhm. Das denke ich nämlich auch. Eindeutig, ja. Auf jeden Fall, ja. 1115676120 fragt, wann schafft ihr es mal wieder einen Live-Podcast zu machen? Haben wir schon gesagt, vielleicht zu diesem merkwürdigen Event. Sonst sind wir mit Live-Podcasts ein bisschen zurückhaltend, aber irgendwie Live-Podcasts machen Spaß. Da müssen wir aber auch wirklich im Vorfeld wirklich das planen. Oder hättet ihr Interesse an Tierlists? Das verstehe ich nicht. Was ist eine Tierlist? Das müsste er nochmal bitte konkretisieren. Weißt du, was eine Tierlist ist? Ich glaube, das ist, also, du hast da eine Tabelle mit so Bewertungssystem. Meistens ist S das Beste und dann gibt es A, B, C, D, E, F und dann teilst du halt gewisse Themen auf, also das, ich glaube, wir haben das sogar gemacht mit Wrestlern, das hat Ben sogar live gemacht, damals mit Bash in Berlin, dann hast du zum Beispiel CM Punk und dann sagst du, ja, er ist der Beste, dann hast du Gunther, dann sagt jemand, ja, er ist so für mich nicht der Beste, aber er ist bei A, dann Carmelo Hayes, sagt einer, ja, so C, dann kommt Seth Rollins, dann sagt einer, ja, auf jeden Fall A, und so weiter, dann kommt was auch immer, also James Ellsworth, dann sagt einer, ja, was auch immer. Okay, nee, dafür haben wir keine Zeit. Das war nämlich die Frage, oder habt ihr dazu zu wenig Zeit? Jetzt, wo du es gerade beschrieben hast, dafür habe ich definitiv zu wenig Zeit, ja. Das kann ich sagen. Aber eine Live-Show hätten wir tatsächlich mal wieder, also wäre schon wieder eigentlich ganz süß, tatsächlich. So, dann kommen wir zu dem Board. Und das ist jetzt keine Pin-or-Kick-out-Frage. DDP fragt, da ich jetzt ja nun mit King of Queens nicht so richtig warm geworden bin und er nach wie vor geradezu entsetzt ist, fragt er mich, wie haltet ihr es denn mit Two and a Half Men? Two and a Half Men? Okay. Two and a Half Men. Früher habe ich das geschaut, aber ist jetzt nicht so etwas, was ich religiös geschaut habe, tatsächlich. Oh, da bist du aber deutlich besser als ich. Ja. Ich fand es nämlich immer scheiße. Also ich mache mich jetzt schon wieder unbeliebt. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist super schlecht gealtert und die Folgen mit dem Ashton Kutcher habe ich nicht geschaut, die mit Charlie Sheen. Also ich habe da auch nicht alles gesehen. Also nee, ich fand die Serie fürchterlich. Also alle fanden sie natürlich gut, das gehört sich so. Alle fanden diese Serie großartig. Und ich verstehe, wie gesagt, auch warum. Ich verstehe es auch bei King of Queens. Aber, oh je, nee, not my cup of tea. Und wo wir gerade dabei sind, Neddard fragte, wie habt ihr es denn mit Seinfeld? Seinfeld habe ich noch nicht eine einzige Folge in meinem Leben gesehen. Ich habe 2 Folgen gesehen und habe genug gesehen, um nicht weiter gucken zu wollen. Aber zu meiner Verteidigung, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen, das habe ich verpasst. Warte, ja, da warst du zu jung für, glaube ich. So, was ist denn das überhaupt? Seinfeld ist 90er. So. Oh, aber die Bewertungen sind verdammt gut. Ja, die wurde gepraised von den Critics. Seinfeld wurde richtig gepraised. So, wann lief denn das? Created by Larry David, aired from... Oh, 1989 bis 98, ja. Da war ich 5. Okay. Habe ich nichts gesehen. Ist aber eine Comedy-Serie, oder wie? Ja. Okay. Ja. Also, wie gesagt, wurde auch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen von den Kritikern und vom Publikum auch. Okay. Aber war not my cup of tea, tatsächlich. Also, bin ich nicht so mit klar geworden. Aber immerhin haben wir jetzt... das Thema weg vom Wrestling quasi zu unserem Lieblingsthema Filme. Hast du eigentlich mittlerweile, es wird jetzt der Running Gag, hast du schon One Battle After Another geguckt? Kleiner Scherz, natürlich nicht. Aber wir haben noch eine Pin-or-Kick-Out-Frage von Super Thomas, glaube ich. Genau. Logan Paul wird The Vision am Ende mehr schaden als helfen. Hä? Ist er in The Vision? Eigentlich was verpasst? Ja, also... die aktuellste Raw-Ausgabe ist ja auch vorbei mittlerweile. Und dort gab es ein Tag-Team-Match und am Ende gab es irgendwie so ein Beatdown von The Vision gegen das Team um CM Punk und Jey Uso übrigens. Und Logan Paul kam dann heraus und hat so getan, als würde er CM Punk helfen und hat dann mit einem Schlagring auf Punk eingeschlagen und hat dann diesen Schlagring sehr zeremoniell an Paul Heyman übergeben. Okay. Ob er jetzt offiziell Teil von The Vision ist, das weiß ich nicht, aber offenbar bietet er sich an. So, jetzt bin ich gespannt. Chris, er wird The Vision am Ende mehr schaden als helfen? Ich habe eine eindeutige Antwort. Ich bin für Pin, weil ich würde sie so zu dritt lassen tatsächlich. Ich bin definitiv bei Pin. Die drei sollen bitte alleine bleiben. Also genau wie du sagst. Definitiv Pin. Die Women's Championship kam zu früh für Stephanie Vaquer. Das Creative Team weiß doch jetzt schon nichts mehr, mit ihr anzufangen. Kickout. Ich auch. Das ist nicht zu früh, aber das Creative Team weiß leider trotzdem nichts, mit ihr anzufangen. Nee, das Problem ist, ich glaube, dass Triple H's Regentschaft für mich ganz eindeutig davon geprägt wird, dass er keine Ahnung hat, wie man Champions bookt. Ja. Weil welcher Champion unter seinen Fittichen wurde gut gebuckt, wo du sagst, okay, das war jetzt spannend und cool. Also Cody Rhodes ist es für mich mal definitiv nicht. Julia ist es nicht. Stephanie Vaquer ist es nicht. Tiffany Stratton ist es nicht. Dominik ist okay tatsächlich. Die Tag-Team-Titel sind... Was übrigens an Dominik liegt. Was an Dominik liegt, ja, weil bei WrestleMania plötzlich alles eskaliert ist. Ja, ich werde jetzt nicht alle Titel durchgehen, aber welche Regentschaft war gut unter Triple H? Also das liegt nicht an Stephanie, es war nicht zu früh, sie ist großartig, aber es ist ganz klar, wenn die Männer, ach, Io Sky, die Regentschaft, das war durch gute Matches geprägt, nicht durch Stories, bitte. Können wir über Baileys Regentschaft mal sprechen. Oder Bailey, ja, also das ist für mich ganz eindeutig, das liegt definitiv am Booking und nicht an den Superstars. Ja, bin ich absolut, also genau so würde ich es auch sagen, Stephanies Zeit reif. Und sie war überreif sogar mit Stephanie Vaquer, das denke ich auch. Aber ihr Booking ist nicht wirklich doll. Die WWE soll sich ruhig mal wieder trauen, einen total überspitzten Comedy-Charakter einzusetzen. Ähnlich wie seinerzeit Santino Marella. Auch ich finde, das macht man mit Cody Rhodes schon ganz gut. Also ich sag Kick-Out, das bringt nichts. Ich bin auch bei Kickout. Ich war halt auch nie wirklich ein Fan von sowas. Ich find's, wenn ich weiß nicht, ich find anderen Humor besser. Ich wüsste nicht, wie ich ihn. Aber ich kann es dir erklären. El Grande Americano beispielsweise. So. Aber nur wie, unter Chad Gable. Nur so wie ich wollte gerade noch sagen, so wie Chad Gable ihn inszeniert hat, weil das war Selbstparodie auf hohem Niveau. Noch sag ich mal. Anspruchsvoll genug und vor allen Dingen wrestlerisch something else. Deswegen, das ist ein Ding, das, wo ich auch sofort Pin sagen würde, weil es nicht um Comedy, um der Comedy willen ist, sondern wo ein großartiger Worker sich mal wieder neu erfindet. Das ist eine mega Sache. Das liegt dann eher bei Chat und nicht beim Comedy-Ding. Vor allem, ich mache mich wahrscheinlich auch beliebt. Ich fand Santino Marellas Comedy-Gimmick eine Katastrophe. Ich fand das furchtbar. Same. Also ich fand daran nichts witzig. Es ist aber Chapeau an ihn natürlich. Musst du das alles so überbringen, die Cobra und alles. Ich habe das gehasst wie nichts anderes, als er die Cobra ausgepackt hat. Das also er hat's geil gemacht, das finde ich auch. Kontext heraus klingt das auch komisch, als er die Cobra ausgepackt hat, aber irgendwie ist das. Ja, sie war ja auch entsprechend gelagert. Also einen habe ich noch. Was ist denn das hier für ein Schrott? Der Wiener Dialekt ist grauenvoll. Er ist nur dann genießbar, wenn er von Chris gesprochen wird. Nee, da gebe ich Kontra. Also er ist zwar, außerdem hat Chris gar keinen Wiener Dialekt. Glaube ich auch eben. Nee, Chris hat keinen Wiener Dialekt. Wie heißt er denn? Oh Gott, ich hab's gleich. Bei dem du auf Toilette warst. Oh ja, oha. Tap out. Also, ja, genau. Tap out hat einen überragenden Wiener Dialekt. Er war ja einmal bei uns auch im Podcast, hat sich eben mit Küss die Hand vorgestellt. Ich bin fast geschmolzen vor Begeisterung. Nee, Chris hat absolut null Wiener Dialekt. Ich denke auch, ja. Ich hab ein rollendes R und mehr nicht, glaube ich. Also, das ist das Einzige. Aber ich glaube nicht, dass er grau ist. Er ist aber auch Geschmackssache, ja. Ich finde ihn ganz süß eigentlich. Oh, küss die Hand. Ich finde ihn großartig. Also Chris hat ja, was Chris, finde ich, hat, sind österreichische Sprüche. So seien wir uns mal ehrlich. Oder es geht sich nicht aus. Das ist österreichisch, ne? Aber das ist jetzt kein Wiener Dialekt. Andererseits hat natürlich super Thomas vollkommen recht. Egal, was von Chris gesprochen wird, es ist großartig. Und ich glaube, es wäre auch ein Wiener Dialekt, wenn er denn da wäre. Er ist nicht so oft da. Ja, das war also sehr kurzweilig, das Sport und Spotify. Jetzt haben wir noch ein bisschen haben wir noch, Chris, ne? Wir haben noch ein paar bei... Ja, auch zeitlich, meine ich. Zeitlicher, ja, machen. Ja, 10 Minuten haben wir, glaube ich. Haben wir noch. So, und zwar YouTube. Ich fange direkt an mit Leon 7474. Achso, das ist gar keine... es geht hier um die Backlash-Review. Achso, er meint, es wäre eine angenehme Abwechslung neben den sehr schwachen Weeklies zurzeit. Ja, das stimmt. Deswegen schöne Grüße. So, hier, Just a Dude. Danke für die starke Ausgabe und seine Frage. Oder Pinoa Kickout. John Cena sollte bei seinem letzten Match zum ersten und einzigen Mal in seiner Karriere abklopfen. Ich glaube aber, dass Cena übrigens schon mal abgeklopft hat in seiner frühen Zeit. Ich glaube auch. Ich glaube sogar nicht nur einmal. Hat getappt. Ich glaube auch, dass er getappt hat, ja. Ich glaube, er hat sogar im Crippler Crossface getappt, aber das soll jetzt nicht fix sein. Ich sag trotzdem Kickout. Cena soll durch einen Pinfall verlieren, ist mein Gefühl. Ja. Ne? Ich brauche Kickout. Kommt drauf an, wer sein Gegner ist. Ich hätte nicht mal ein Problem, wenn er gewinnt. Das ist in dem Fall ziemlich egal, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also Gunther muss es nicht mehr sein für mich. Gunther ist im Moment auf dem Crossroad. Der muss sich, also irgendwas muss da passieren mit Gunther, finde ich. Aber ich weiß nicht, er ist ein heißer Kandidat. Ja. Aber ich weiß nicht, Alter, als nächstes putzt da Brock, dann kommt noch der Undertaker zurück, dann putzt er den auch noch. Also irgendwie kriegt er ein bisschen viel gerade an Legenden. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht wird es ein Gimmick, so wie der Legend Killer damals, dass einfach alle Leute retired, aber. Ja, bei Orton habe ich es gekauft, bei Gunther nicht. Ja, vor allem. Bei Cena war es ein Jahr klar, dass er aufhört. Da ist es ziemlich egal, ob Gunther ihn besiegt. Oder ja, und bei Goldberg übrigens auch. Ja, eben, deswegen. Ich meine, über John Cenas letztes Match, da werden wir eh noch lange und viel drüber reden. Das wird ja jetzt die nächste. Er hört ja auf in einem Monat. Ja. Ungefähr. John Wick hat aufgeklärt. Ja, ihr habt das richtig gut gemerkt. Ich finde John Wick besser als Matrix, aber den Namen habe ich aus zwei Gründen. Ich mag Keanu Reeves und mein zweiter Name ist John. Und jetzt zu Pin oder Kickout. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt gesehen hast tatsächlich. Fast and the Furious 5 war der beste Teil der gesamten Reihe. Kann ich nicht so sagen. Ich werde nicht einen einzigen Film davon gucken. Also wirklich da, selbst wenn ihr mir Geld gebt, gucke ich nicht. Ende. Für mich sind die OGs die besten, 1 und 2, aber 5, nachdem man eigentlich mit dem aufgehört hat, was für mich den Film ausgemacht hat, war 5 der coolste. Der Heist war wirklich gut gemacht. Ja, mehr sage ich nicht, weil ich weiß, dass dieses Franchise die Gemüter spaltet mittlerweile. Ich bin auch fertig damit, aber was funktioniert, wird ausgeschlachtet, das kennen wir. Und es funktioniert. Ja. Und es funktioniert prächtig. Wobei, ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, dass sie eigentlich einen Teil noch vorhaben, aber offenbar klappt es. Der letzte war nicht so geil, stimmt. Der letzte war, glaube ich, nicht so geil, ja. Deswegen weiß gar nicht, ob da noch was kommt tatsächlich. Kommen. Nur eine längere Pause vielleicht. Aber das Ding wird ein Triumph-Comeback geben. Ja, ich bin eh überrascht, dass es nicht mehr Spin-offs gibt. Es gab ja, glaube ich, nur einen einzigen. Also da habe ich schon mit deutlich mehr gerechnet. Aber ja, 5 übrigens fand ich cool. Hat Spaß gemacht damals. War toll. Alles danach war für mich wirklich super, super, super schlecht. Wo bin ich? Hier bin ich. Das ist keine Frage, aber ich grüße Leica. Sun Water. Und zwar, Pin oder Kickout. Liegen setzen zu sehr auf ehemalige Stars, anstatt neue Talente zu fördern. Ja, das ist das Ding, haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wir werden es auch oft genug bekommen mit Never Gets Old. Also ich sag wirklich Kickout, weil ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen. Ich glaube, Legendenauftritte sind gut. Du musst mit dem gehen, was funktioniert. Und wenn die Stars, die da sind, funktionieren, musst du mit denen auch gehen. Wenn sie weggehen, kannst du die neuen immer noch aufbauen. Und ich finde, es ist bei WWE jetzt nicht so krass, dass man jetzt den Undertaker im Rollstuhl oder so zurückholt und ihn im Main Event von Mania gegen Triple H mit Herzproblem stellt. Das wäre ein Problem. Aber Cody ist noch on his prime. Roman ist noch on his prime. Cena geht raus, das passt schon und Brock ist Brock. Punk sagt, er macht jetzt gerade die besten Matches seiner Karriere. Das ist natürlich nicht die Realität. Aber er stinkt jetzt nicht ab. Also gut, Punk ist so ein Ding, über den kann man immer diskutieren. Aber ich glaube, das ist nicht die pauschale Lösung. Alle Stars raus von, die über 40 sind und jetzt alles auf die jungen Leute. Ich glaube, es muss eine gesunde Balance sein. Und deswegen glaube ich eher Kickout. Ich bin auch bei Kickout, weil ich glaube, dieses Thema haben wir seit Jahrzehnten. Ja, wird auch nie weggehen. Das hattest du mit all deinen Podcast-Kollegen gefühlt. Natürlich. Ich erinnere mich, als ich euch zugehört habe und da war gerade, glaube ich, unsere beliebte Survivor-Series, wo Ziggler gewonnen hat. Und damals haben wir auch gesagt, naja, aber was machen wir eigentlich? Was macht die WWE ohne Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Big Show, Cena? Und die sind jetzt alle weg und es läuft. Es läuft so gut wie noch nie, tatsächlich. Exakt. Also deswegen. Aber ich verstehe natürlich den User, dass er die Frage stellt. Das ist eine auch gute Frage. Ja. Und man muss dazu auch sagen, Ziggler hat damals die Series gewonnen und das muss man auch, also Chris und ich sind uns da einig gewesen, er war einfach kein Superstar. Also, Also das war schon in Ordnung. Auch Cesaro, so großartig er ist, das passt schon, dass sie die Liga nicht getragen haben. Das hat schon Gründe, ja. Es ist so, ja. Ich meine, ich habe damals auch anders gedacht und war so, ja, wieso pusht man den jetzt nicht bis zum Mond? Aber es langt einfach manchmal nicht. Nein, Cesaro ist einfach auch, stell dir vor, Cesaro mit Heavyweight Championship in Talkshows, er wird das süß machen, er wird das mit Charisma rüberbringen, er wird auch bestimmt manche vom Gegenteil dieser Wrestler sind ja alle doof überzeugen, aber den kannst du dann auch nicht zwischen The Rock und was weiß ich, wie heißt denn unser Lieblingsschauspieler aus Barbie? Lieblingsschauspieler aus Barbie, also Cena? Nee, der Hauptdarsteller, Mann. Ryan Gosling? Ryan Gosling. Den kannst du nicht zwischen Ryan Gosling und The Rock dann in Hollywood auf den Teppich stellen. Also mit Cena und Reigns kannst du das machen. Die haben Star-Appeal. Aber da wird Cesaro, keine Ahnung, wie der da aussehen würde. Und deswegen glaube ich, war Cesaro für das, was er, man hätte ihn noch ein bisschen höher pushen können. Das denke ich tatsächlich auch. Aber Cesaro als den Franchise-Player, I don't think so. Das Thema ist, ich finde es ja auch interessant, dass wir jetzt mittlerweile auch company-übergreifend unsere Antworten bekommen haben. So Andrade bei beiden Companies nie Main Event. Ja. Rusev. Cesaro bei beiden Companies nie Main Event. Ricochet, Rusev, Aleister Black. Das passt schon, ja. Und so weiter und so fort. Ich denke, das wird einen Grund haben. Ja. Vor allem, wir haben jetzt, diese Superstars haben alle, gut, nicht alle haben unter allen dreien, aber unter Vince haben sie es nicht geschafft, unter Tony Khan und unser Triple H auch nicht. Also ich denke, das wird dann schon so auch passen. Ja, ja, und andererseits, Mox war bei WWE ein Franchise-Player und er ist es bei AEW mit Abstand. Man kann über ihn viel diskutieren und blabliblub, wollen wir jetzt hier nicht machen, aber Mox ist der Mann bei AEW. Sag ich auch. Also für mich auch. Ich weiß nicht, da kommt, ich glaube, Adam Page ist jetzt World Champion dort, ist für mich halt, er kommt nicht an Mox ran, aber ich glaube, Mox ist auch mittlerweile so ein bisschen in den schlechteren Teil der Wrestling-Community gekommen, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie privat die Themen, die er privat hatte, gesorgt hat, aber er ist jetzt auch so ein bisschen in einem, ja, wir brauchen ihn nicht mehr. Ja, stimmt. Also interessant, wie sich das verändert. Da schreibt man ihn gerade so ein bisschen hin, ne? Ja, ja. Bei Seth hat sich das nicht geändert irgendwie, nur weil wir ihn nicht so mögen. Ich glaube, der ist grundsätzlich super, super beliebt. Also, das glaube ich auch, nur nicht bei uns. Nur nicht bei uns. Trotzdem gute Besserung. Auf jeden Fall. So, Pin oder Kickout, Streaming hat Wrestling globaler gemacht, aber weniger besonders. Pin. Auf jeden Fall globaler und besonders ist für mich jetzt noch so ein bisschen, weil Wrestling ist, finde ich, nicht mehr besonders. Nicht? Auch nicht damals so zu der Superzeit, zu der Bloodline. Also ich fand das schon WrestleMania 39, 40. Ich bilde mir ja, auch. Ja, aber da, wir reden doch über Streaming-Dienste gerade. Ich dachte, Netflix, dachte ich jetzt, ist gemeint. Ah, okay. Nee, dann da hast du recht. Seitdem sie auf Netflix sind, war da nichts Besonderes. Das also das WWE Network, das nehme ich raus, weil das WWE Network ein Wrestling, ein WWE-Portal pur. Das lief ja unter Wrestling pur. Aber seit man es jetzt als Netflix-Produkt auch platziert, finde ich, hat sich das Storytelling wirklich dieser Netflix-Belanglosigkeit angepasst. Also das stimmt tatsächlich irgendwie. Ja, Netflix lebt tatsächlich gerade mehr so von Dokus und Co. Ja, und Content. Content. Und es muss irgendwie, du musst es spektakulär verkaufen für halbgaren Schrott. Und diese Netflix-Dokus, habe jetzt zufällig letztens mal auf Deutschlandfunk gehört. Ich weiß nicht, welche das war. Irgendeine prähistorische, keine Ahnung, Doku. Wurde irgendwie, ja, wir haben da jetzt folgende Infos und bla bla bla. Und es hat sich rausgestellt, was heißt rausgestellt, es war von Anfang an klar, dass das, sag ich mal, von der wissenschaftlichen Seite in keiner Weise bewiesen ist, dass es kein Journal gepublished hat, weil es eben ein Peer Review nicht standgehalten hat. Und Netflix sagt, kein Problem, wir packen das raus. Ja, also die Dokus von Netflix, ich finde, die kannst du perfekt mit Fastfood vergleichen, wenn du drauf stehst. Es schmeckt gar nicht so schlecht, du kannst es sofort wegessen. Es hat keine Nachhaltigkeit, du kriegst ganz schnell wieder Hunger und wirst auf Dauer fett. Also ich finde Netflix echt problematisch tatsächlich. Ja, mir kommt so vor, als wären sie gerade so von der Qualität her von der Prime raus, aber sie sind halt unglaublich mächtig. Also Netflix kriegst du nicht mehr kaputt, das glaube ich auch. Aber es ist tatsächlich, ja, sie haben sich angepasst. Es ist halt nur noch Content, aber ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir auch zu wenig angeschaut, aber im Moment catcht mich tatsächlich so gar keine Serie bei Netflix. Wrestler sollten lieber ligenübergreifend auftreten dürfen ohne Exklusivverträge. Ich bin dabei Kickout. Ich auch. Ich glaube nämlich, dass es besser ist, wenn wir diese Magie von dem Unwissen beibehalten, weil ich glaube einfach, dass eine Realität, ich glaube, das haben wir eh schon mal gesagt, eine WWE-AEW-Show, glaube ich, ist am Ende nicht mal so besonders, wie wir es uns vorstellen. Weil wir auch nicht mal so viele neue Matches bekommen, weil vor kurzem war Mox Champion und Seth Rollins Champion, hatten wir. Und ich weiß nicht, Adam Page gegen Cody Rhodes brauche ich jetzt persönlich auch nicht. Und die Midcard-Geschichte ist sowieso schon so vermischt zwischen WWE und AEW, die haben wir auch alle schon gesehen. Und die Damen-Division, ja, vielleicht die Damen-Division, vielleicht, nicht mal das. Aber es wären eben goldene Ananas-Matches auch, ne? Ja. Also, und das ist ein Showcase, kann geil sein, aber mich, also, auch wenn wir wissen, es ist alles nur Illusion, aber mich reizt ein gut aufgebautes Titelmatch eben tatsächlich schon, ne? Hm. Und einfach so eine Supershow. Ich war damals bei, also als Beispiel, wo ich live war, 2019 im Garden, Ring of Honor und New Japan, diese Supershow. Mhm. War super, hat Spaß gemacht, aber ich hab's mir eben angeguckt. Und ich habe die Atmosphäre genossen, dass ich im Garden war zum ersten Mal in meinem Leben. Und super, aber da hättest du auch, keine Ahnung, hätten auch wir im Ring stehen können, so nach dem Motto, weil ich das Event eben als solches. Ich habe eigentlich nette Matches geguckt, aber hätte es mir wohl auch angeguckt, weil es eben First Time Ever war. Aber jetzt, weil es eben diese Sachen gab, AEW und New Japan, wäre es tatsächlich, oder auch WWE und AAA und sowas, da wäre jetzt WWE und AEW, okay, wäre jetzt hier quasi Last Chapter, aber wird mich das matchmäßig so aus dem Häuschen bringen? Ich fühl's wie du, vielleicht tatsächlich eher nicht. Ja, weil ich glaube, so meine Traummatches sind alle eh schon auch nicht mehr so möglich. Also so, ich hätte schon gern mal Kenny Omega gegen John Cena gesehen, aber auch in deren Prime, ja. Ja. Also sowas schon. Also, oder ja, Okada und Cena, ja, sind so, aber auch jetzt nicht. Oder Okada gegen Reigns, das sind schon so Sachen, okay, aber ich glaube einfach, dass ja, Okada ist ja auch eingereiht, muss man sagen. Ja, stimmt eigentlich. Okada bei AEW gefällt mir nicht so wirklich. Nee, also das hätte man früher machen müssen mit Okada. Das stimmt. Also, ja, der ist eingereiht. Das stimmt total. Ligen verlieren Authentizität, wenn sie zu viel Entertainment in die Shows mischen. Na, depends, würde ich sagen. Na, boah. Schwer. Also ich glaube, er meint vielleicht so ein bisschen, was wir gerade mit WWE und Netflix und Content, also dass man mehr so auf diese Entertainment-Kiste packt und nicht konservatives, nachhaltiges Booking. Wenn es in die Richtung geht von der Frage, würde ich Pin sagen. Aber ansonsten muss ja Entertainment nicht unbedingt schlecht sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn ein bisschen Entertainment bei WWE gerade reinkommt. Ja. ich weiß nicht, ich kann mich da nicht festlegen. Das ist auch schwer. Vielleicht müsste man die Frage noch konkretisieren. Ja, bitte. Ich würde auch vorschlagen, ein bisschen konkreter noch. Ich glaube, wir kommen tatsächlich zum Filmteil. Peanut the Kick-Out. Und zwar José Jack Mourinho hat gesagt, mir reicht's mit Wrestling, genau wie dieser ganze Podcast. Wir haben gefühlt 20 Minuten über Wrestling gesprochen. So, Pin oder Kickout. Ein Film braucht keinen klaren Helden, um gut zu sein. Pin. Ja, Pin, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sogar solche Filme, die keinen klaren Helden haben, sogar die besseren sind. Wir können jetzt ja wieder eine Superserie bringen, wo das sehr gut zum Ausdruck kommt, aber ich glaube, wir können uns den Namen sparen. Ich glaube auch. Das ist nämlich El Bundy. Gott. Auch das kannst du heute nicht mehr bringen. Nee, ist auch an mir vorbei. Aber ja, ich bekomme so ein paar Ausschnitte reingespült bei Ex und denke mir, damn, was denn das für ein Porno? aber ja. So, zweite Frage. Lange Filme über 3 Stunden erzählen bessere Geschichten. Oh, das kann man so pauschal eigentlich sagen, Kickout. Bin ich auch bei Kickout. Also die können auch echt schlecht und langweilig sein. Ja, also das. Praktische Effekte wirken emotional stärker als CGI. Depends. Also, aber schwer. Schwer. Nee, kann man, glaube ich, auch so pauschal nicht sagen, Chris. Was meinst du? Ja, ich tendiere auf Pen, aber ich glaube, das ist eher so, dass ich einfach ein Fan bin von so real, und wenn man so wenig CGI und AI macht, umso besser für mich. Aber ja. Das ist auch so wirklich Ansichtssache. Kommt auch auf den Film drauf an. Ich würde auch eher wie du zu Pin tendieren, aber kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Ein schlechter Soundtrack ruiniert selbst einen guten Film. Also er macht ihn schlechter, aber ob er ihn ruinieren kann... Ich weiß, dass sie Filme besser machen, aber... Da gehe ich Pin, ja. Aber ob sie ihn ruinieren... Nee, ich bin so ein bisschen bei Kickout, aber ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen auch unbegabt reinzuhören. Ich bin dann... Es ist so fast... Ich merke, ich würde merken, wenn ein Film keinen Soundtrack hat, aber gleichzeitig merke ich es nicht, wenn er schlecht ist. Also da müsste es schon so Leute geben, die sich gut auskennen. Ja. Sehr gute Frage. Ja. Remakes sind wichtig, um Klassiker für neue Generationen zu retten. Kickout. Ich bin auch bei Kickout. Also Remakes hasse ich wie die Pest. Ich bin auch so schlecht. Ich weiß gar nicht, welche Remakes auch gut gemacht sind. Also ich habe jetzt auch gelesen, sie wollen ja Zurück in die Zukunft Remake machen. Und ich glaube, das wird für sehr viel Ärger sorgen. Aber mal schauen, was sie daraus machen. Ja, oder Psycho oder True Grit, da diese John Wayne-Geschichte, da, die wurde dann jetzt ich glaube, die Coens haben True Grit nochmal gemacht. Und der war auch nicht schlecht, touché. Aber ich finde, Remakes sind allein deswegen scheiße, weil sie Remakes sind. Ja, ich weiß nicht, mir fehlt da auch irgendwie die Liebe für neue Sachen. Aber auch, ja. Ich mag auch Biopics nicht, weil die so nicht real sind. Ich habe mit Biopics echte Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Es soll ja auch jetzt Michael Jackson Biopic kommen. Ja, guten Appetit. Also, mir wird schlecht. Was soll denn das? War nur eine Frage der Zeit, aber. Ja. Ich glaube, wir kommen tatsächlich zum AEW-Teil von Pin oder Kickout. Ja, Chris, wir müssen auch auf die Uhr nochmal gucken, ne? Du musst sagen, 19 Uhr. Bei dir kritisch wird. Ja, machen wir noch die AEW-Sachen und dann können wir langsam die Leute entlassen auch. Schmetterlingsnacht. AEW sollte einmal im Jahr ein komplett fan-gebuchtes Special bringen. Pin oder Kickout. Was bedeutet das? Ich würde sagen Pin, weil so wie ich bin ja auch nicht im AEW-Produkt drin. Aber so wie ich es mitbekommen habe, ist AEW das Fanprodukt von Tony Khan. Und dann kann man auch eine Show machen, wo die Fans dann sich es selbst mal aussuchen sollen. Warum denn nicht? Okay, verstehe. Warum nicht? Ja, also ich will es nie geben, aber ja, warum nicht? ein reiner Technical Wrestling Only Pay-Per-View würde AEW stärker von anderen Ligen abheben. Nochmal bitte? Ein reiner Technical Wrestling Only Pay-Per-View würde AEW stärker von anderen Ligen abheben. Pin, finde ich eine geile Idee tatsächlich. Ja, wobei ich, ja, Ich meine, AEW geht doch über die wrestlerische Schiene und nicht so sehr über über Entertainment und all so ein Krimskrams. Und das ist so, das geht so Ring of Honor mäßig, hätte ich beinahe gesagt, ne, dass wir dann diese, also ich finde die Idee wirklich, also klasse, Pin, würde von meiner Seite auskommen. Ich persönlich glaube aber, dass sich AEW so oder so schon abhebt. Weil ich finde, AAA, TNA, WWE ist alles das Gleiche. Ja. New Japan, glaube ich, hadert ein bisschen mit zu vielen großen Companies gerade. Und aber es wird das AEW-Produkt so ein bisschen unterstreichen, würde ich fast sagen. Weil du sagst, es hebt sich ab und das wäre eine Nuance in diesem AEW-Ding dann. Ne? Also unterstreicht dann, würde das unterstreichen. Aber ich weiß, was du meinst, glaube ich. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das Roster haben sie dafür auf jeden Fall. Ja. AEW sollte ein rotierendes Welttitelturnier haben, das jedes Jahr die Matchregeln ändert. Hä? Wie, was heißt das? Also so ein Turnier über einen Titel und jedes Jahr ändern sich die Regeln, wie das Match gewonnen werden kann. Also, ach, warum nicht? Ja, finde ich auch jetzt nicht so schlimm. Ist eine gute Idee, ist innovativ. Eine AEW House Show Tour. Also eine AEW House Show Tour Modell, wie es wohl die WWE hatte, würde der Liga schaden, statt helfen. Ja, Pin, glaube ich auch. Pin. Ich glaube, die House Show Geschichten sind einfach vorbei. Ich glaube, das ist erledigt. Einmal das und außerdem hat AEW eh genug Probleme, die Halle voll zu kriegen. Das glaube ich auch und ich glaube, House Shows, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben überrissen, dass du dort viel Geld zahlst für nichts, was interessant ist. Dann gehst du halt direkt die Main-Shows schauen. Eben, und die House-Shows machen bei WWE ja auch nur Sinn, wenn du in Europa mal so das ein bisschen verkaufen kannst. Wird dann ja auch meist mit SmackDown und Raw kombiniert und da ist es irgendwie noch, hat es so den Reiz des Neuen. In Amerika sind House-Shows schwierig, da bin ich bei dir. Ja. AEW sollte Crossover-Shows mit New Japan, CMLL und Impact dauerhaft etablieren. Impact? No chance. Impact ist raus, ja. Aber ja, die anderen, ich weiß gar nicht, hatten sie nicht sowas wie eine Partnerschaft mit New Japan? Nee, haben sie immer noch. Also Forbidden Door ist ein regular Event. Okay, ja gut, dann haben sie das. Ja. Und CMLL, mit denen haben sie doch auch reguläre Kisten. Also, dass da die AEW-Leute mal rüber tigern. Also deswegen, ich bin nicht richtig in Produkt drin, aber ich meine, sowas gibt es doch schon. Stimmt, Forbidden Door, aber ja, du, ich glaube, das ist schon etabliert. Also. Und ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Wie gesagt, ich würde sehr gern mehr sehen, aber no chance, geht sie einfach nicht aus. Ich komme mit WWE schon nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall YouTube. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen. Gerne nächste Woche, für die nächste Woche wieder neue Fragen stellen. Und sehr interessant waren auch die Filmfragen, ja. Ja, die vielen Fragen sehr gern und ja, damit ist der Wrestling-Podcast, der Kanal war auch nähert sich. Wieso, es war doch ein Wrestling-Podcast, Chris. Ja, stimmt, ja, wir haben auch über Wrestling geredet. Eigentlich haben wir fast nur, also der Review-Teil war sehr lang, Hunters Booking war lang, sind wir so ein bisschen mal abgefadet. Dann haben wir das Programm von RTL 2 gecheckt. Ja, aber das war ja auch so ein Sidekick. Also ich fand, wir haben heute einen pädagogisch hochwertigen Podcast abgeliefert mit dem Schwerpunkt Wrestling und Icing on the Cake in andere Bereiche. Also ich glaube, wenn uns das nicht Richtung Podcast Award bringt, dann weiß ich nur wirklich nicht mehr, Chris. Also ich denke, wir sind ein heißer Kandidat für die 2025er Podcast Awards. Wenn ich gar nicht weiß, ob sowas gibt. Bestimmt wird sowas geben. Gibt's sicher. Und bestimmt gibt es 50 Wrestling-Kategorien. Und wenn wir dieses Jahr nicht gewinnen, ja, dann nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr, genau. ja, vielen Dank. Die Schlussworte kommen von Chris und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Suffering Chris hat euch Spaß gemacht. Mir schon. das glaube ich. Wir werden schauen, vielleicht machen wir das wieder. Also gut, Sinas Abschiedstour, vielleicht schaue ich mir das so oder so an, aber wenn wir das etablieren, du wärst ja theoretisch dran. Aber ich habe schon gesehen, 2026 gibt es ja noch eine weitere Saturday Night's Main Event und dann sind wir ja wieder Business as usual. Das heißt, du wirst mir da nicht davon kommen und dann werden wir das wieder so machen. Aber mir hat Spaß gemacht, war eine coole Idee und vielen, vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen. Gerne noch mehr davon und ja, dann wünsche ich eine schöne restliche Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und dann schauen wir, wann wir uns No Mercy, Backlash mal anschauen. Nee, das war doch nicht Backlash, das war doch... Ach so. Wie hieß das denn? Ja, ich glaube nur Mercy sogar, aber das wird uns, glaube ich, noch diverse Male, werden wir Erinnerungsmails bekommen und dann erklären wir das. Ich sage auch herzlichen Dank, war eine sehr kurzweilige Sendung, hat sehr viel Spaß gemacht diesmal. Also wie immer, aber diesmal fand ich es besonders putzig, weil Suffering Chris hat doch bei mir für Kurzweil gesorgt. Und ja, wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder reinhört bei uns, sagen herzlichen Dank, bleibt gesund, machtet gut, bis denn, tschüss. Ciao.